Sipper Grey Goose, ich sippe Baby Dare, ich sippe absolut und ich will noch mehr Air. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich sippe Grey Goose, ich sippe Baby Dare, ich sippe absolut und ich will noch mehr Air. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck, ich bin drunk as fuck, shit Wodka in die Red Cups. Du kriegst keine Bitches ab, weil du keine Swag hast. Wenn du Beat hilfst, komm ich mit Extendo Clips. Glow up die Nero Gang, wir sind die Bando Kids. In den Projects mieten wir später dann die Mali Plugs, Hallister, KFC und Mula. Ich hab all die Bugs, ausverkaufte Venues, 5 Sterne Hotelzimmer. Du sagst, dass ich pleite gehe, doch ich habe Geld immer. Ich mach mehr Money, als ich schaffe wieder auszugeben. Back in the days war mein Plan, immer diesen Traum zu leben. Ich muss keine Hantel heben, denn ich bin ein Hot-Hitter. Ich bin nicht bei MCM, doch ich treff den Stoff-Ticker. Und ich smoke green, dass du denkst, ich bin ein Mähdrescher. Wenn du keine Bitch bist und mich mieten willst, geh besser. Ich will nur Headgetten und ich schmeiß die Noten raus. Ich hab viele Goldscheins, doch die Villa ist kein Schmuckverkauf. Ich sippe Grey Goose, ich sippe Belvedere, ich sippe absolut und ich will noch mehr Air. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich bin drunk as fuck, halte an beim Liquor Store. Ich bin zwar schon drunk, doch ich brauch ein bisschen more. Dein Dad ruft mich an, was will der schon wieder? Er braucht ein bisschen und ich bin sein Hero-Dealer. Du sitzt nur zu Hause und tust Diablo zocken. Ich bin in der Mall, Ferragamo shoppen. Ich hab es schon einmal gesagt, du bist voll der Spast. Ich bin wieder drunk vom Wacholder-Schnaps. Whisky drin im Double Cup, destilliert in Tennessee. Ist es nicht der Jackie, dann wahrscheinlich wieder Hennessy. Bitches kommen Backstage, denn sie wollen Goose sippen. Und nach circa 4 Drinks lassen sie sich durchficken. Ich sippe Grey Goose, ich sippe Belvedere, ich sippe absolut und ich will noch mehr. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich sippe Grey Goose, ich sippe Belvedere, ich sippe absolut und ich will noch mehr. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck. Ich bin drunk as fuck, Homeboy, ich bin drunk as fuck.